All die Worte, die du redest, sind nur Ausdruck deiner Ängste. Willst nicht alleine sein, logisch, wer will das schon? Manchmal vergisst du dann, dass in dir Schönes wohnt. Wenn du mal wieder so quatscht, frag dich mal warum. Siehst du mal wieder nur schwarz, verrat mir den Grund. So siehst alles nur du in deinem Kopf, lass Gedanken mal ruhen. Denn so oft bist es alles nur du und dein Kopf, du und dein Kopf, du und dein Kopf. All die Zweifel, die du in mir trägst, sind meist haltlos und verschwendet. Du willst dir sicher sein, doch sicher gibt es nicht. Warum vertraust du nicht, dass alles richtig ist? Wenn du mal wieder so quatscht, frag dich mal warum. Siehst du mal wieder nur schwarz, verrat mir den Grund. So siehst alles nur du in deinem Kopf, lass Gedanken mal ruhen. Denn so oft bist es alles nur du und dein Kopf. Ganz alleine, das warst du bisher nicht. Und darin siehst du, dass so viel richtig ist. Man kann nie sicher sein, doch so schlimm ist das nicht. Am schönsten ist nur das, was erst nicht sichtbar ist. Wenn du mal wieder so quatscht, frag dich mal warum. Siehst du mal wieder nur schwarz, verrat mir den Grund. So siehst es alles nur du in deinem Kopf, lass Gedanken mal ruhen. Denn so oft bist es alles nur du.